Achtung! Hochspannung! Der Krimi im Rias. Sie hören heute den Krimi Professor Van Dusen rettet die Venus von Milo von Michael Koser. März 1904. Vorfrühling. Vorfrühling in Paris. Wer irgend konnte, ging spazieren an der Seine, im Bois de Boulogne. Nur einer nicht. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen, bekannt als die Denkmaschine. Dabei hätte er eine kleine Erholung gut brauchen können. Erst vor kurzem hatte er nämlich den komplizierten Fall des teuflischen Kinematographenmörders erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt wandelte er schon wieder auf kriminologischen Pfaden. Das heißt, genau genommen wandelte er nicht, er saß. Er saß und starrte auf den Bildschirm eines hochmodernen Röntgenstrahlenapparats. Was glauben Sie, Professor? Ich glaube nicht, Monsieur Poplot. Ich weiß. Umso besser. Was wissen Sie? Man hat Ihnen etwas, wie sagt man in Unterweltkreisen, mein lieber Hedge, angeschaut? Angedreht, Professor. Danke. Man hat Ihnen etwas angedreht, verehrter Monsieur Poplot. Oh. Das Bild ist also eine Fälschung. Ohne jeden Zweifel. Es sei denn, Sie hielten es für möglich, dass Tizian dieses Gemälde rund 300 Jahre nach seinem Tod geschaffen hat. Wann wurde das unschöne Wahrzeichen Ihrer schönen Stadt, der Eiffelturm, eingeweiht, Monsieur Poplot? Lassen Sie mich nachdenken, Professor. Hedge. Vor 15 Jahren ungefähr, würde ich sagen. Vor genau 15 Jahren, mein lieber Hedge. 1889. Aber was hat denn der Eiffelturm mit Tizian zu tun? Gar nichts. Das ist es ja gerade. Sehen Sie her, Monsieur Poplot. Wo das menschliche Auge nichts anderes zu erkennen vermag als das ästhetisch durchaus ansprechende Porträt einer jungen Venezianerin im Stile Tizians, dringen die von meinem Kollegen Röntgen entdeckten Strahlen unter die Oberfläche und enthüllen, der angebliche Tizian wurde über ein anderes, bereits vorhandenes Bild gemalt. Und auf diesem Bild, hier, schattenhaft, aber deutlich, die unverkennbaren Linien und Kurven, auf diesem Bild sehen Sie dargestellt den Eiffelturm. Ganz recht, Monsieur Poplot. Ihr sogenannter Tizian wurde nicht vor dem Jahre 1889 gemalt. Mensch, 100.000 Francs zum Fenster rausgeworfen. Tja, c'est la vie. Möglicherweise hilft Ihnen der Name des Künstlers weiter, der den Eiffelturm gemalt hat. Sehen Sie, die Signatur lässt sich auf dem Fluoreszenzschirm entziffern. Picasso? Nie gehört. Der Louvre zu Paris ist eins der größten Museen der Welt. Und der Direktor des Louvre, Monsieur Poplot, hatte einen Tizian gekauft, den ein namhafter Kunstexperte für eine Fälschung hielt. Und da erfuhr Monsieur Poplot zufällig, dass sich Van Dusen in Paris aufhielt. Er erinnerte sich an einen hochinteressanten Aufsatz des Professors, den er vor Jahren in einer Fachzeitschrift gelesen hatte. Einige Hinweise zur Echtheitsbestimmung von Gemälden mittels der kürzlich entdeckten X- oder Röntgenstrahlen. Als Poplot ihn um Hilfe bat, war der große Wissenschaftler natürlich Feuer und Flamme, seine theoretischen Überlegungen in die Praxis umzusetzen. Und so kam es, dass wir eine ganze Nacht im physikalischen Labor der Sorbonne verbrachten, vor dem Röntgenschirm. Die Sonne ging schon auf. Ich war todmüde und wollte ins Bett. Das Problem des falschen Tizian war ja gelöst. Konnte ich ahnen, dass wir es schon in wenigen Sekunden mit einem viel größeren Problem zu tun haben sollten? Ja, ja, Papalot. Was? Mon Dieu! Mon Dieu, ja, ja, Polizei, nein, nein, noch nicht, warten Sie, bis ich komme. Ja, ja, gut, gut. Eine Tragödie, Monsieur. Eine nationale Katastrophe. Mein Assistent Victor teilt mir mit, die Venus von Milo ist geraubt. Auch wenn Sie vielleicht noch nicht in Paris und im Louvre waren, kennen Sie bestimmt die Venus von Milo. Eine steinerne Dame von wundersamer Schönheit, obwohl ihr im Laufe ihrer 2000-jährigen Existenz beide Arme abhandengekommen sind. Gut 2 Meter hoch, ganz aus Marmor. Und diese weltberühmte griechische Statue war geraubt worden. Aus dem Louvre? Ja, ja. Das heißt, eigentlich, nein, nicht aus dem Museum, sondern aus unserem Magazin gegenüber. Das muss ich wohl erklären. Ja, ich bitte darum, Monsieur Poplot. Ja, also, vor etwa 2 Wochen bekam ich einen Brief von Arsène Lupin. Arsène Lupin. Der berühmt-berüchtigte Gentleman-Gauner. Der Mann mit den 1000 Masken. Der Meisterdieb, der immer nur das Allerbeste räuberte. Und zwar auf die spektakulärste Art und Weise. Was wollte dieser interessante Zeitgenosse vom Direktor des Louvre? Er schrieb, kurz und sachlich, er habe vor, mir demnächst die Venus von Milo zu entführen, mit freundlichen Grüßen. Ja, das ist so seine Art. Wenn er etwas Besonderes plant, kündigt er es oft vorher an. Das ist uns bekannt, Monsieur Poplot. Und was taten Sie darauf? Nun, Arsène Lupins Mitteilungen sind immer ernst zu nehmen. Ich traf sofort Vorkehrungen. Das Original der Venus wurde durch eine Kopie ersetzt und ins Magazin gebracht, in einen gesicherten Raum, ohne Fenster und dort von einem Wächter, Tag und Nacht bewacht. Aber es hat offenbar alles nichts genutzt. Die Venus ist weg. Mon Dieu, was soll ich nur tun? Zunächst einmal Ruhe bewahren, verehrter Monsieur Poplot. Das ist das Wichtigste. Hedge. Professor? Eine Droschke. Beeilen Sie sich. Das Magazin des Louvre, ein 2-stöckiges Gebäude, liegt dem Museum genau gegenüber an der Rue de Rivoli und an der Rue de Marengo. Und hier in einem kleinen, kahlen Raum im 1. Stock hatte die Venus gestanden. Jetzt stand da nur noch der Holzsockel. Und auf dem Sockel... Was ist denn das? Anscheinend eine Botschaft, Monsieur le Directeur. Für Sie. Wir haben sie nicht angerührt. Eine Botschaft? Das ist ja eher ein Päckchen. Monsieur Poplot persönlich erst hören, dann handeln? Hören? Ja, wieso denn hören? Das wird sich alles zeigen. Packen Sie es doch aus. Tja, was soll denn das? Eine Walze, Monsieur le Directeur. Eine Edison-Walze. Ein Tonträger. Ein akustischer Brief, wie ich vermute. Besitzen Sie ein Abspielgerät, Monsieur Poplot? Einen Phonographen? Ja, drüben in meinem Büro. Dann lassen Sie ihn holen. Victor? Nach 5 Minuten kam Museumsassistent Victor mit dem Phonographen angekeucht. Sie werden es erraten haben, Arsène Lupin. Ich hatte es Ihnen ja versprochen, lieber Monsieur Poplot. Und was ich verspreche, pflege ich bekanntlich zu halten. Die Venus von Milo gehört mir. Nun brechen Sie bitte nicht gleich in bittere Tränen aus. Ich habe nicht die Absicht, die Dame für immer oder auch nur für längere Zeit zu behalten. Für ein Dauerverhältnis ist sie mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu kalt. Kurzum, Sie können sie wiederhaben, wenn Sie auf meine Bedingungen eingehen. Für meine Mühe und die mir entstandenen Kosten beanspruche ich ein, nun, nennen wir es Honorar. Eine halbe Million Franc erscheint mir angemessen. Seien Sie doch ruhig. Wann, wo und wie ich die Summe in Empfang zu nehmen gedenke, das werde ich Ihnen später mitteilen. Und noch etwas, Monsieur Poplot. Sie sind doch sicher heftig am Überlegen, ob Sie die Polizei hinzuziehen sollen. Nun, das muss zwar nicht sein, aber wenn Sie unbedingt wollen, eh bien, von mir aus. Mich wird es nicht stören und Ihnen wird es nichts nützen. Wir kennen doch unsere wackere Sûreté. Ja, das ist wahr. Damit au revoir, Monsieur Poplot. Ach, da fällt mir ein, eine halbe Million ist vielleicht ein bisschen kleinlich. Seien wir galant. Schätzen wir eine schöne Frau so hoch ein, wie sie es verdient. Sagen wir kurz entschlossen, das Doppelte. Eine Million Franc. Nein, hören Sie doch erst zu Ende. Ende der Mitteilung. Eine Million Franc? Nun beruhigen Sie sich doch, Monsieur. Dann noch die 100.000 für den falschen Tizian. Ich werde womöglich meinen Abschied nehmen müssen. Victor! Schöne Direktor. Na, was stehen Sie hier herum? Wie? Zum nächsten Telefon rufen Sie die Polizei an. Die Sûreté soll ihren besten Mann schicken. Sie haben doch wohl nichts dagegen, Monsieur Poplot, dass ich mich, bevor die Polizei eintrifft, hier ein wenig umsehe. Ja, richtig, ja, ja. Sie sind ja ab und zu detektivisch tätig. Kriminologisch, Monsieur Poplot. Mhm. Und das strikt als Amateur. Wenn Sie den Professor kennen, dann wissen Sie auch, wie er sich umsieht. Er wandert mit halbgeschlossenen Augen, die Arme auf dem Rücken hin und her, allem Anschein nach völlig geistesabwesend. Das tat er auch hier, im kleinen Raum, aus dem die Venus verschwunden war. Nach ein paar Minuten wurde er allerdings merklich munterer. Er hatte irgendwas Interessantes an der Decke entdeckt. Aha. Drei Löcher. Hier waren ganz ohne Frage Schrauben in der Decke befestigt. Schrauben? Wozu denn? Für eine Rolle natürlich. Oder glauben Sie, Arsène Lupin habe die Venus so einfach mit einer Hand hochgehoben und in die Tasche gesteckt? Eine überlebensgroße Statue aus massivem Marmor. Ja, ist unwahrscheinlich, nicht? In der Tat. Über die Rolle hat Lupin von mehreren Helfern unterstützt, die Venus in die Höhe gezogen. Und dann, wenn Sie Ihre Blicke nun mehr nach unten richten würden, meine Herren, auf den mit Linoleum belegten Boden. Sehen Sie es? Was denn? Mein lieber Hedge, machen Sie doch die Augen auf. Hier, die beiden parallelen Eindrücke stammen zweifellos von einem kleinen Gefährt, einem Handwagen oder Rollwagen. Ja, ich verstehe. Die Venus wurde hochgehoben und auf den Wagen gestellt. Sehr gut, Monsieur Poplot. Unter der schweren Last haben sich die Räder tief ins Linoleum gedrückt. Aber wie ging es dann weiter? Die Spuren führen zur Tür aus dem Raum in den Korridor. Der breite Korridor war ebenfalls mit Linoleum ausgelegt. Rechts und links gingen Türen ab in andere Räume, zum Fahrstuhl. Und auch hier waren die Spuren des Rollwagens deutlich zu verfolgen. Aus der Tür, dann nach rechts. Das ist merkwürdig. Was ist merkwürdig, Professor? Diese Weite schwenkt zur gegenüberliegenden Seite des Korridors. Tja, auf den ersten Blick völlig unnötig. Wozu also? Und auch das ist merkwürdig. Von hier ab, gewissermaßen vom Scheitelpunkt der Kurve, werden die Spuren erheblich undeutlicher. Tja, ja. Ist ja wichtig, kaum noch zu sehen. Kann doch nur bedeuten. Aha. Ende der Spur am Fenster. Am offenen Fenster. Und was befindet sich vor dem Fenster? Eine kleine Straße. Eine Gasse. Die Rue de Marengo. Hier haben Sie die Venus rausgehievt. Meinen Sie, Hedge? Ja, wie denn sonst? Die Spuren hören doch hier auf. Ja, und der Ausgang kommt ohnehin nicht in Frage. Er wird nämlich rund um die Uhr bewacht von zwei Wächtern. Apropos Wächter, Monsieur Poplot, sagten Sie nicht, Sie hätten nur für die Venus einen speziellen Wachmann abgestellt? Mhm. Wo ist der? Was ist aus ihm geworden? Richtig. Victor? Monsieur le Directeur. Papa Corbeau, was ist mit ihm? Wir haben ihn gefunden, bewusstlos und gefesselt. Was? Ja, jetzt liegt er in seinem Zimmer auf seinem Sofa. Wo ist das Zimmer? Auf dieser Etage, Monsieur le Professeur. Den Korridor entlang, dann links um die Ecke. Kommen Sie, meine Herren, sehen wir uns diesen Papa Corbeau etwas näher. Ja, Papa Corbeau ist schon ein paar Jahre bei uns. Einer unserer zuverlässigsten Mitarbeiter. Vorher war er Soldat. In Indochina. Mhm. Was befindet sich im zweiten Stockwerk dieses Hauses? Die Werkstätten, Monsieur le Professeur. Und im Keller? Abstellräume, wissen Sie, Professor. Wir besitzen so viele erstklassige Kunstwerke, dass wir die weniger interessanten im Keller abstellen müssen. Papa Corbeau, nicht mehr der Jüngste, war noch recht robust, trotz seiner Kopfwunde. Zeigen Sie mal her. Mhm. So. Ah, nur eine leichte Verletzung. Oh. Auch die Handgelenke. Ja. Ah ja, Fesselspuren. Aber nicht schlimm. Sie haben Glück gehabt, mein Guter. Und jetzt erzählen Sie mal, was ist geschehen? Das weiß ich selbst nicht, Monsieur. Ich habe ein Geräusch gehört auf dem Flur. Mhm. Da habe ich den Kopf aus der Tür gesteckt. Und da war da ein Luftzug neben mir. Es krachte. Mir ist schwarz vor Augen geworden. Mehr weiß ich nicht, Monsieur. So, so. Und wann war das? Ja, um zwei habe ich noch auf die Uhr geguckt. Vielleicht 10 Minuten später. Also etwa 2:10 Uhr in der Nacht. Und Sie haben niemanden gesehen? Keine Seele, Monsieur. So, Quoba Quong Wibong. Monsieur? Nichts von Bedeutung, mein Guter. Ein paar Stunden Ruhe und Sie sind wieder wie neu. Der Professor sah sich noch einmal am Tatort um. Kurz, aber konzentriert. Dann stieg er mit Poplot und mir hinunter ins Foyer, um die Polizei zu erwarten. Ein schwieriger Fall, oder? Was meinen Sie, Professor? Das würde ich nicht unbedingt sagen, Monsieur Poplot. Aber es gibt doch kaum Anhaltspunkte. Im Gegenteil, Monsieur Poplot, es gibt eine Fülle von Anhaltspunkten. Wenn Sie das sagen, Professor, also ich sehe nichts. Natürlich nicht, mein lieber Hedge. Wenn ich Ihnen auf die Sprünge helfen darf. Aussperren! Straße räumen! Was ist das? Ecken besetzen! Der Rest folgt mir! Marsch, marsch! Und damit marschierte von der Straße die Staatsgewalt ein. An ihrer Spitze ein kleiner Mann, der, abgesehen von einem mächtigen Schnauzbart, aussah wie ein verfetterter Napoleon. Wer ist das, Monsieur Poplot? Halt! Stillgestanden! Der Chef! Hört euch! Der Chef der Sûreté. Kommissar Gallimard persönlich. Ah, Monsieur Poplot. Ah, schlimme Sache, aber keine Sorge. Die Venus von Milo ist schon so gut wie wieder da. Dafür bürgt Ihnen die Sûreté von Paris. Die beste, die erfolgreichste, die technisch fortgeschrittenste Kriminalpolizei der Welt. Achtung! Alle verhören! Verdächtige Personen festnehmen! Spuren sichern! Bitte! Auf zum Tatort! Marsch, marsch! Bitte noch einen Augenblick, Monsieur Gallimard. Hä? Ich habe mir erlaubt, vor Ihrem Eintreffen den Tatort in Augenschein zu nehmen und bei dieser Gelegenheit einige höchst aufschlussreiche Beobachtungen gemacht, die Mit welchem Recht? Wer sind Sie? Ich bin Professor van Dusen. Doktor, nicht zu vergessen. Hedge, bitte. Dusen, ja, schon mal gehört den Namen. Das ist anzunehmen, Monsieur Gallimard. Immerhin erfreue ich mich eines gewissen Rufs als Amateurkriminologe. Amateurkriminologe? Ja. Ja, richtig. Amateur, Dilettant. Das sind Sie. Ein Mensch, der sich um Sachen kümmert, von denen er nichts versteht. Erlauben Sie bitte. Gerade Ihrer Behörde konnte ich kürzlich erfolgreich zur Hand gehen. So? Im Mordfall Lumiès. Nicht so bescheiden, Professor, so kenne ich Sie gar nicht. Ohne Sie hätte der Typ von der Sûreté den Täter nie erwischt. Ach, Unsinn. Auch ein blindes Huhn findet mal einen Mörder. Und dann hatten Sie es ausgerechnet mit Inspektor Poubelle zu tun. Und der ist nicht gerade unsere größte Leuchte. Ja, aber seien Sie versichert, Sie Amateurkriminologe. Ansonsten ist die Sûreté eine im höchsten Grade professionelle Institution. Praktisch perfekt. Auf die Hilfe eines Amateurs sind wir von der Sûreté jedenfalls nicht angewiesen. Bitte, Monsieur Gallimard. Sie müssen es wissen. Worauf Sie sich verlassen können. Ach, hatten Sie nicht den Wunsch, mir etwas mitzuteilen, Professor? Das hat sich erledigt. Ja, auch gut. Treten Sie zurück. Zum Tatort. Marsch! Eins, zwei, eins, zwei. Ach, eins. Monsieur Gallimard. Halt! Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Sie können sich vorstellen, dass ich großes Interesse an Ihren Untersuchungsmethoden nehme, an Ihrem Modus operandi, Ihrem technischen Vorgehen. Das versteht sich. Und? Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen anschließe als, sagen wir, Beobachter. Aha. Sie wollen uns was abgucken, was? Ja. Aber die Sûreté ist keine kriminologische Klippschule. Kommt gar nicht in Frage. Na, Moment. Sie würden uns nur behindern. Moment, Monsieur Gallimard, da muss ich mich einschalten. Was? Professor Van Dusen ist ein weltberühmter Gelehrter. Und er ist Gast des Louvre und der Französischen Republik. Was geht das mich an? Ich kann nicht dulden, dass ein Gast auf solche Weise abgefertigt wird. Wenn Sie ihn nicht an Ihrer Untersuchung teilnehmen lassen, Monsieur Gallimard, werde ich über Ihr Verhalten an hoher Stelle ein Wort fallen lassen. An sehr hoher Stelle. Ach, und wo? Beim Justizminister, wenn Sie es wissen wollen. Monsieur Vallée ist ein guter Freund von mir. Ja, aber verehrter Monsieur Popelot, das ist doch ganz und gar unnötig. Selbstverständlich, da Sie es befürworten, gestatte ich Professor Van Dusen, der Untersuchung beizuwohnen. Na ja, warum soll der Amateur nicht von der Arbeit der Profis profitieren, was? Aber wenn ich bitten darf, Professor, stören Sie uns nicht, laufen Sie uns nicht vor den Füßen herum und fallen Sie uns nicht lästig. Bleiben Sie im Hintergrund, bleiben Sie stumm. Haben wir uns verstanden? Und das lassen Sie sich bieten, Professor? Mein lieber Hedge, warten Sie ab, wer zuletzt lacht. Also dann, zum Tatort. Sie dürfen sich anschließen, Professor. Besten Dank, Monsieur Gallimard. Ich werde nachkommen. Vorher habe ich noch etwas anderes zu erledigen. Vielleicht nehmen Sie an meiner Stelle Monsieur Hedge hier mit. Ja, wenn es sein muss. Also, Achtung! Marsch! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. In der nächsten Stunde beschäftigte ich mich mit Gähnen und damit Gallimard und seinen Mannen zuzusehen. Der kleine Napoleon war voll in Fahrt. Er kommandierte und dirigierte, ließ marschieren und deployieren. Nur schade, dass vom bösen Feind weit und breit nichts zu sehen war. Man besichtigte und vermaß den Tatort, entdeckte die schon vom Professor entdeckten Spuren zum zweiten Mal, verhörte Papa Corbeau und lauschte der akustischen Botschaft von Arsène Lupin. Alles sehr langweilig. Ich hatte es mir auf einem Stuhl in der Ecke bequem gemacht. Ich hatte es mir auf einem Stuhl in der Ecke bequem gemacht und hielt gerade ein Nickerchen, als Van Dusen auftauchte. Nun, wie schlagen sich die Profis, mein lieber Hedge? Mit großem Getöse, Professor. Wo waren Sie denn? Ich habe dieses Haus einer eingehenderen Besichtigung unterzogen. Zuerst den zweiten Stock. Dann bin ich mit dem Fahrstuhl in den Keller gefahren. Was haben Sie denn da gesucht? Sagen wir, die letzten Steine im Mosaik. Und? Haben Sie sie gefunden? Oh ja, mein lieber Hedge, der Fall ist gelöst. Ist das wahr? Ich weiß alles. Alles? Sie meinen was, wie und wo? So ist es. Erinnern Sie sich noch an den Shakespeare-Fall, mein lieber Hedge, vor anderthalb Jahren? Ich erinnere mich an alle Ihre Fälle, Professor. Dann dürften Sie wohl auch noch wissen, dass damals... Ah, Monsieur le Professeur. Monsieur l'Amateur. Erweisen Sie uns doch noch die Ehre Ihrer Gegenwart? Nun ja. Kommen Sie, das sollten Sie sich anhören. Brigadier Clopin hat eine äußerst interessante Geschichte zu erzählen. Wiederholen Sie Ihre Meldung, Brigadier. Oui, mon commissaire. Marsch, marsch. Eins, zwei, drei. In der vergangenen Nacht führte mich mein Streifengang, wie vorgeschrieben, durch die Rue de Marengo. Aha. Ich bemerkte dort ein ungewöhnliches Fahrzeug. Es war ein mit zwei Pferden bespannter Wagen, auf welchem sich ein etwa 5 Meter hoher Kran befand. Oho. Dieser Wagen hielt am Straßenrand. Wo genau? vor dem Magazin des Louvre. Direkt unter diesem offenen Korridorfenster. Wann war das? 2.15 Uhr. Ja, etwa zur gleichen Zeit wurde der Wächter niedergeschlagen. Das ist mir bekannt, Monsieur Gallet. Soweit ich feststellen konnte, befand sich kein Mensch in der Nähe des Wagens. Bei meinem nächsten Streifengang, 2 Stunden später, war der Wagen verschwunden. Sehr gut. Abtreten, Brigadier. Alles herhören! Also, die Sache ist aufgeklärt. Ach ja. Im Großen und Ganzen. Folgendes ist heute Nacht in diesem Hause geschehen. Kurz nach 2 Uhr fuhren Arsène Lupin und seine Bande mit dem Kranwagen vor. Der Kran beförderte sie nebst einem mitgebrachten kleinen Rollwagen in die Höhe des ersten Stocks. Sie stiegen durch das offene Korridorfenster ein, schalteten den Wächter aus, hoben die Venus mittels einer Rolle auf den Wagen, rollten sie zum Fenster, wo sie vom Kran erfasst und nach draußen befördert wurde. Ja. Mit der geraubten Statue und mit ihren Tatwerkzeugen entfernten sich sodann die Verbrecher. Rührt euch! Bravo, mon Kapitän! Bravo! Bravo, bravo! Ja. Ruhe, Ruhe doch! Na, Professor, was sagen Sie nun? Schnell und effektiv. Ja, so arbeitet die Sûreté. Nicht schlecht, liebe Monsieur Gallimard. Danke. Einen Teil Ihrer Rekonstruktion kann ich bestätigen. Ah. Ich bin vor Ihnen zu den gleichen Schlussfolgerungen gekommen. Das kann jeder sagen. Was aber den Rest betrifft, der ist schlicht falsch. Der pure Neid, Professor. Es bleibt uns jetzt nur noch festzustellen, wohin die Venus verbracht wurde. Nur noch ist gut. Eine Kleinigkeit. Kranwagen von der beschriebenen Art dürfte es in und um Paris nicht allzu viele geben. Stillgestanden, wir rücken ab. Marsch! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Napoleon zog ab mit seinen Helden und der Professor sah ihn amüsiert nach. Aus unerfindlichen Gründen wollte er vorerst im Louvre bleiben. Er ist eben unermüdlich und unverwüstlich. Mich schickte er Gott sei Dank ins Hotel, wo ich gleich ins Bett fiel und selig schlummerte. Hier spricht, Sie werden es erraten haben, die Venus von Milo. Nun brechen Sie bitte nicht gleich in bittere Tränen aus. Monsieur Poplot ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kalt. In Empfang zu nehmen gedenke, das werde ich Ihnen später mitteilen. Unsere wackere Sûreté wird es nicht stören und Ihnen wird es nichts nützen. Eh bien, seid ihr ein bisschen kleinlich. Au revoir. Ich schlummerte selig, bis er mich gegen 8 Uhr abends weckte. Stehen Sie auf, mein lieber Hedge. Es ruft die Pflicht. Ja. Ein kriminologischer Assistent wird dringend gebraucht. Was Neues, Professor? Dies und jenes. Zunächst einmal, die Polizei hat den Kranwagen gefunden. Abgestellt im Vorort Saint-Ouen. Da er letzten Abend vom Hof einer Transportfirma gestohlen wurde, kommt Monsieur Gallimard, was den Verbleib der Venus von Milo betrifft, einstweilen nicht weit. Geschieht ihm recht. Sodann, und das ist erheblich wichtiger, hat Monsieur Poplot vor wenigen Minuten diesen Rohrpostbrief erhalten. Hochverehrter Monsieur Poplot, hier nun, wie angekündigt, meine Vorschläge für die Übergabe des Lösegeldes. So wollen wir die kleine Summe von 1 Million Francs doch ohne Scheu nennen. Haben Sie die Güte, 1000 Francscheine in einen Koffer zu tun und einen Boten mit besagtem Koffer in den Jardin du Luxembourg zu schicken. Mitten im Jardin befindet sich ein großes Rondell und mitten auf dem Rondell steht, verzeihen Sie, ein Pissoir. In diese sozial so notwendige Einrichtung wird sich Ihr Bote mit dem Geldkoffer begeben, und zwar genau um 9 Uhr abends. Er wird sich 10 Minuten dort aufhalten. Alles Weitere findet sich. Auch die Venus. Falls Sie meinen Anweisungen präzis folgen. Die Polizei haben Sie natürlich benachrichtigt. Anscheinend geht es nicht ohne die Herren von der Sûreté. Sie sind unvermeidlich und allgegenwärtig wie die Wanzen. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie unser kleines Geschäft nicht stören. Nehmen Sie, verehrter Monsieur Poplot, den tief empfundenen Ausdruck unverbrüchlicher Hochachtung entgegen von Ihrem Arsène Lupin. Ziemlich unverschämt. Gewiss, gewiss. Aber auf eine nicht eben unsympathische Weise. Poplot hat Gallimard sofort von dem Schreiben in Kenntnis gesetzt. Und der Herr Kommissar richtet gerade seinen Befehlsstand im Jardin du Luxembourg ein. Victor ist schon mit dem Geldkoffer unterwegs. Und auch wir werden uns dorthin begeben. Also, stehen Sie schon auf. Ja, aber wir haben doch sicher noch Zeit für ein kleines Abendessen. Aber Hedge, die Pflicht ruft. Eile ist geboten. Ziehen Sie sich feste Schuhe an. Wieso denn das? Fragen Sie nicht, tun Sie, was ich Ihnen sage. Stecken Sie auch Ihre elektrische Handlampe ein. Na gut. Gähnen musste ich zwar nicht mehr, aber mein Magen knurrte unüberhörbar, als wir in den berühmten Pariser Park eintrafen. Gallimard war schon wieder am Kommandieren in seinem Hauptquartier, das er hinter einer hohen Taxushecke aufgeschlagen hatte, nicht weit vom großen Rondell und vom Pissoir. Alles weiträumig abgesperrt? Oui, mon Kommissar. Unsere Leute überall im Park verteilt? Oui, mon Kommissar, verkleidet als Parkwächter. Bogenlampen angeschlossen und bereit? Oui, mon Kommissar. Was ist mit dem Boten? Ich bin bereit, Monsieur Gallimard. Ja, gut, gut. Uhrenvergleich. Es ist jetzt 8 Uhr 58. 59:54. Melde gehorsamst, meine Uhr steht. Ruhe! Auf meinen allerhöchsten Befehl ist es nunmehr 8 Uhr 59, genau eine Minute vor dem angegebenen Termin. Also, Bote mit Geld in Richtung Pissoir. Marsch! Jetzt ist er da. Er geht rein. Eins. Zwei. Durchs dünne Mondlicht in Richtung Pissoir. Aber nichts regte sich. Nichts war zu sehen. Drei. Alles blieb still. Die Minuten vergingen. Vier. Sechs. Sieben. Neun. Zehn. Achtung, die 10 Minuten sind um. Bogenlampen an! Lippe frei! Sprung auf, Buschmaus! Attacke! Und wir, Professor? Attacke! Wir, mein lieber Hedge, folgen in aller Ruhe den heroischen Erstürmen des Pistols. Dieser Gallimard, an dem ist wirklich ein Feldherr verloren gegangen. Lassen Sie ihm doch den Spaß, viel Unheil kann er damit nicht anrichten. Na, und die Venus? Die Venus von Milo, mein lieber Hedge, ist nicht in Gefahr. Ja, aber... Also, das ist doch nicht möglich. Das Geld muss irgendwo sein. Alles durchsuchen. Wo immer, Kommissar. Marsch, 1, 2, 1, 2. Mein lieber Monsieur Gallimard, was haben Sie denn? Stellen Sie sich vor, Professor. Wir stürmen, wir dringen ein in das Objekt. Und was finden wir? Der Geldkoffer ist verschwunden. Monsieur Victor liegt bewusstlos am Boden und sonst ist niemand da. Keine Menschen sehen. Kommissar, melde gehorsamst. Objekt durchsucht, nicht entdeckt. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Hier ist keiner rausgekommen oder reingegangen, außer Victor. Achtung, ausschwärmen in den Park. Alles absuchen. Jeden Busch, jede Hecke. Marsch, marsch, 1, 2, 1, 2. Also, ich kann mir das auch nicht erklären, Professor. Wo ist das Geld geblieben? Die Lösung des Rätsels, mein lieber Hedge, ist höchst simpel. Bedenken Sie, wir befinden uns hier ganz in der Nähe des Mont Parnasse und der Place d'Enfer Rochereau. Ja und? Sie werden es gleich sehen. Tragen Sie feste Schuhe? Ja, klar. Dann kommen Sie mit. Ja, wohin? In das Objekt, wie Monsieur Gallimard sich auszudrücken beliebt. Wir werden dem Täter folgen. Ja, du, wie Sie meinen, Professor. Ah, da ist Monsieur Victor. Moment. Oh, nur ein Schlag auf den Schädel, nichts Ernstes. Er wird bald wieder zu sich kommen. Aber Moment, wo könnte denn... Ja, da hinten, unter dem Waschbecken. Hedge, Ihre Lampe. Ja? Ja, was suchen Sie denn bloß? Da ist ein Handgriff. Ja. Fassen Sie doch mal mit an, Hedge. Die Eisenplatte im Boden ließ sich anheben. Darunter öffnete sich ein schwarzes Loch. Schleimige Stufen führten hinab in die Unterwelt. Was war das? Hier, mein lieber Hedge, sehen Sie einen der zahlreichen Eingänge zu den berühmten Pariser Katakomben. Ach. Kommen Sie. Was denn, da soll ich rein? Wozu denn? Kriminologische Assistentenpflicht. Muss das sein? Naja, also wo Sie hingehen, Professor, muss ich wohl auch hingehen. Die Abwässer einer Millionenstadt. Ja. Und das sind ja Menschenknochen, Professor. In die Wände sind überall Skelette eingemauert. Mein lieber Hedge, bekanntlich befinden sich in den Katakomben von Paris die Überreste von etwa 6 Millionen Menschen. Hier ruhen die Opfer der großen Epidemien. Moment, da hinten. Was? Ganz da hinten auf dem breiten Abwasserkanal, an dessen Rand wir standen, sah ich im Strahl meiner Handlampe ein Ruderboot, das sich schnell entfernte und darin kaum noch zu erkennen die Umrisse eines Mannes. Arsène Lupin mit dem Geld. Ohne Zweifel. Halt! Halt! Oder schieße! Wenn ich nun wüsste, womit. Das ist zwecklos, mein lieber Hedge. Wir können ihn nicht erreichen. Und die Polizei? Bis die hier eintrifft, ist er längst im unterirdischen Labyrinth verschwunden. Aber das macht nichts. Beruhigen Sie sich doch. Sehen Sie sich die interessanten Skelette an den Wänden an. Sehr beruhigend. Es handelt sich, wie ich Ihnen bereits vor einer Minute erläutern wollte, als Sie mich so unhöflich unterbrachen, aber ich bitte Sie, um die Opfer der großen Epidemien des Mittelalters, der Pest und der Cholera. Um die Toten der Bartholomäus, der Revolution, der Kommune von 1871. Das war also das Geheimnis. Die Katakomben. Ja, und Sie haben es gewusst, Professor. Gewiss, Monsieur Gallimard. Und warum haben Sie mich nicht informiert? Mein lieber Monsieur Gallimard, konnte ich ahnen, dass Sie, der Chef der Pariser Kriminalpolizei, die Katakomben nicht in Ihre strategischen Pläne einbezogen haben? Und davon ganz abgesehen, haben Sie nicht ausdrücklich gewünscht, ich solle mich auf die Rolle des stummen Beobachters beschränken? Ach was! Jetzt ist der Täter entkommen durch Ihre Schuld! Na, alles ist weg. Arsène Lupin, das Geld, die Venus. Nicht gerade erfolgreich, die Profis, was? Übrigens, die Venus von Milo ist nicht verschwunden. Was soll das heißen, Professor? Das heißt, ich weiß, wo sie sich befindet. Was? Wo? Sprechen Sie! Auf der Stelle! Marsch, marsch! Hitsch! Geduld, Monsieur Gallimard. Ich werde Sie zum Versteck führen. Was übrigens Ihre Heerscharen angeht, die schicken Sie besser nach Hause. Wir brauchen sie nicht mehr. Erlauben Sie, der Chef der Sûreté bin ich. Das bestreite ich nicht, Monsieur Gallimard. Aber wenn Sie Wert darauf legen, die Venus von Milo zurückzuerhalten, dann wäre es ratsam, dass Sie sich nunmehr nach meinen Wünschen richten. Die Profis haben versagt, der Amateur übernimmt das Kommando. Ja. Achtung, bis auf Brigadier Clopin rücken alle Polizeikräfte ab. Rechts schwenkt, Marsch, 1, 2, 1, 2. Sehr schön, mein lieber Monsieur Gallimard. Wo steht Ihr Dienstautomobil? Vor dem Parktor, Professor. Gehen Sie voran. Brigadier Clopin? Mon Kommissar. Im Gleichschritt. Marsch. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wir fuhren durch den Boulevard Saint-Michel, über die Seine, vorbei am Justizpalast und bogen dann links ein in die Rue de Rivoli. In Höhe des Louvre ließ Van Dusen den Wagen halten. Wir gingen aber nicht ins Museum, sondern ins Magazin, in den bekannten Raum mit dem leeren Sockel, wo uns ein nervöser Monsieur Poplot erwartete. Meine Herren, wir sind da. Professor. Monsieur Gallimard, was ist geschehen? Später, Monsieur Poplot. Wo ist denn nun die Venus? Hier war sie, Professor, falls Sie das vergessen haben. Geduld. Sie haben etwas vergessen, verehrter Monsieur Gallimard. Hm? Etwas sehr Wichtiges. Oh. Hm. Kommandieren, marschieren, agieren. Alles das mag gut und schön sein und gelegentlich durchaus angemessen. Doch die eigentliche Tätigkeit des Kriminologen ist und bleibt das Denken. Sein wichtigstes Organ stellt nicht der Kehlkopf dar, sondern das Gehirn. Amateur. Lassen Sie uns also gemeinsam ein wenig nachdenken. Lassen Sie uns beobachten, Fakten sammeln, Schlüsse ziehen. Klipschulweisheiten. Habe ich das nötig? Ich würde sagen, ja, mein lieber Monsieur Gallimard. Sehen Sie her. Die Spuren des Rollwagens führen vom Sockel in den Korridor. Na und? Das weiß ich schon lange. Haben Sie auch zur Kenntnis genommen, dass die Spuren hier eine große Kurve beschreiben? Natürlich. Haben Sie ferner bemerkt, dass von dieser Stelle an, das heißt auf dem Scheitelpunkt der Kurve, die Radspuren merklich undeutlicher werden? So? Na und, ist das wichtig? Hochwichtig, mein lieber Monsieur Gallimard. Was schließen Sie daraus? Tja, verschiedenes. Sehr präzise. Die Spuren sind undeutlicher. Das heißt, sie schneiden weniger tief in das Linoleum ein. Und das heißt, der Wagen ist entladen worden. Sehr gut, Monsieur Gallimard. Der Wagen wurde entladen. Wo? Na? Hier? Ja. Na? Sehen Sie die Spuren einer Rolle eines Flaschenzugs? Stattdessen sehen Sie etwas anderes. Ja? Sie sehen eine Tür. Die Tür zum... Zum Lift. Ausgezeichnet, Monsieur Gallimard. Ja, die Räuber haben den Wagen mit der Venus in den Lift gerollt. Ganz hervorragend, Monsieur Gallimard. Und als Sie zurückkehrten... War der Wagen leer. Kompliment. Den leeren Wagen haben Sie dann ans offene Fenster gefahren. Ja, ja. Den Rest kennen wir. Tja, und die Venus? Sie ist nicht aus dem Fenster gehoben und auch nicht durch die bewachte Tür gebracht worden. Das bedeutet... Sie ist noch im Hause. Sie werden immer besser, Monsieur Gallimard. Yeah. Vielleicht wird es Ihnen doch noch ein brauchbarer Kriminologe. Also ich muss doch schon bitten. In welchen Teil des Magazins ist nun die Venus von Milo transportiert worden? Denken wir nach, meine Herren. Nach oben in den zweiten Stock? Nein. Und es fehlen Spuren. Und wie ich mich persönlich überzeugen konnte, bieten die Werkstätten kein Versteck für eine 2 Meter hohe Statue. Der erste Stock fällt aus, das Erdgeschoss ebenfalls. Der Lift liegt hier im Blickfeld der Wächter. Was bleibt? Der Keller. Ganz recht, der Keller. Ja. Die Abstellräume voller Statuen, wie Sie sehen. Ja, alles zweitklassige Werke. Ja, aber die Venus von Milo ist jedenfalls nicht dabei. Meinen Sie, Monsieur Gallimard? Und was ist das hier? Das hier war eine Statue, die in der Ecke eines Verschlags stand, im Dunkeln, hinter anderen versteckt. Ich leuchtete sie mit meiner Handlampe an. Die Venus von Milo? Naja, die Größe schien ja in etwa zu stimmen. Und eine Frau war es auch, nach dem freien Oberkörper zu schließen. Aber andererseits trug die Statue einen Vollbart, hatte 2 komplette Arme... Und am Fuß klebte ein Schildchen. Hermaphrodit, spätrömische Kopie eines hellenistischen Werkes. Merkwürdig. Victor? Ja, ich weiß auch nicht. Aber nicht, dass ich diese Statue kenne. Das können Sie auch nicht, Monsieur Poplot. Sie steht nämlich erst seit heute Nacht hier. Ach, bitte? Und wenn man ihr den angegipsten Bart entfernt, desgleichen die Arme... Die Venus von Milo. So ist es. Jetzt dürfte selbst Monsieur Gallimard klar sein, was geschehen ist. Monsieur? Arsène Lupin schaffte mit seinen Helfern die Venus in den Keller. Und dort maskierte er sie gewissermaßen mit ein wenig Gips, wie er hier im Hause überall herumsteht. Er wusste, eine Statue verbirgt man am sichersten unter Statuen. Als Monsieur Poplot sich von seiner Verblüffung erholt hatte, ließ er durch ein paar starke Männer die Venus von Milo wieder dahin schaffen, wo sie hingehörte, in den Louvre, in den Exsaal im Erdgeschoss zwischen Psyche und Melpomene. Der Professor entfernte sich derweilen für kurze Zeit, ohne mich. Mir gab er einen Wink, ich sollte bleiben. Als die Venus auf ihrem Platz stand, war er wieder da. Das hat Arsène Lupin natürlich mit seiner ersten Mitteilung bezweckt. Bitte? In der er den Raub ankündigte. Ach. Die Venus sollte ins Magazin gebracht werden, denn dort... Ach, unwichtig. Ruhe, alles hört auf mein Kommando. Ach, du liebes bisschen. Hochverehrter Monsieur Poplot. Monsieur? Ich habe die Ehre, Ihnen die Venus von Milo von Neuem anzuvertrauen. Ich danke Ihnen. Im Namen der Sûreté. Vielen Dank. Ja. Es ist uns gelungen... Ihnen... Schön. Ich höre wohl falsch. Ihnen und Ihren sogenannten Profis ist überhaupt nichts gelungen. Die Venus hat ein Amateurkriminologe gefunden. Der Amateurkriminologe. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen. Danke. Nun, ja. Im Prinzip ist das nicht verkehrt. Aber den ganzen Fall hat er doch nicht gelöst, Ihr berühmter Professor. So? Ja, wo ist denn das Geld, die Million Francs? Und vor allem, wo steckt Arsène Lupin? Den haben Sie nicht erwischt. Oh doch, Monsieur Gallimard. Was? Folgen Sie mir, meine Herren. Es ging über die Straße, zurück ins Magazin, in den ersten Stock, nach hinten, wo die Zimmer der Bediensteten lagen. Vor einer Tür blieb der Professor stehen. Wohnt hier nicht Papa Corbeau? Ganz recht, Monsieur Poplot, hier wohnt Papa Corbeau. Beziehungsweise die Person, die sich als Corbeau ausgegeben hat. Ausgegeben? Bitte? Was soll das heißen? Corbeau ist natürlich Arsène Lupin. Aber nein, das kann ich mir nicht denken. Wie kommen Sie darauf, Professor? Durch die simple Addition von 2 und 2, mein lieber Monsieur Poplot. Seine Kopfverletzung erwies sich als verdächtig leicht. Die Haut an den Handgelenken war viel zu jung. Außerdem zeigte der angebliche alte Indochina-Krieger bei einer tödlichen Beleidigung auf Indochinesisch keinerlei Reaktion. Nicht einmal eine unbewusste Veränderung der Pupillen. Erwägt man ferner, dass Arsène Lupin als Meister der Maske gilt und dass er es liebt, stets im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen, so kann es keinen Zweifel geben. Er hat den echten Corbeau entführt und seine Stelle eingenommen, um seine Bande durchs Fenster einzulassen und... Schon gut, Professor. Kein Wort weiter. Den Rest übernehme ich. Aufmachen! Aufmachen, hier spricht die Polizei! Mach auf, Arsène! Komm raus, Hände über den Kopf! Sonst lass ich stürmen! Aber Monsieur Gallimard... Gut, du hast es so gewollt. Brigadier Clopin? Oui, mon commissaire. Fertig machen zum Sturmangriff! Knüppelfrei! Sollten wir nicht erst einmal feststellen, ob Monsieur Lupin überhaupt zu Hause ist? Oh. Keiner da. Ausgeflogen, der Vogel. Aber wie es scheint, hat er uns etwas hinterlassen. Da, das ist mein Koffer. Alles da, die ganze Million. Und ein Brief. Für Sie, Professor. Danke. Sie haben gewonnen, Professor. Ich gebe mich geschlagen und finde Trost, wenn auch nur geringen, in dem Bewusstsein, von Ihnen besiegt zu sein, dem größten aller Kriminologen. PS... Der echte Papa Corbeau liegt im Hinterzimmer der Kneipe zum Rotkehlchen auf dem Montmartre, voll mit Rotwein bis über die Ohren. Noch ein PS? Meine Empfehlung an den lieben Monsieur Gallimard, nebst einem guten Rat: viel Fisch essen, Das fördert die Intelligenz. Unverschämtheit. Das ist ein sehr schlechter Verlierer. Dieser Arsène Lupin kann's nicht ertragen, dass wir ihm die Venus und das Geld abgejagt haben. Ach, Sie waren das? Besten Dank für Ihre Bemühungen, Monsieur Gallimard. Sie haben sicher viel zu tun. Ich will Sie nicht aufhalten. Marsch, marsch, ins Körbchen. Leben Sie wohl, Monsieur Gallimard. Monsieur? Dass es mir vergönnt war, Ihnen Gesellschaft zu leisten und Ihre berühmten professionellen Methoden aus der Nähe zu studieren, das, mein lieber Monsieur Gallimard, wird mir stets ein Quell ungetrübtester Freude sein. So, Brigadier Clopin. Mon Kommissär. Richt euch, habt Acht, in Richtung Polizeipräsidium, marsch! Eins, zwei, Monsieur Gallimard. Eins, zwei, drei. Stunde später saßen der Professor und ich im Feinschmecker-Restaurant Paillard an der Chaussee d'Antin. Mein lieber Hedge, Sie greifen zu, als seien Sie am Verhungern. Bin ich auch, Professor. Ich habe gerade nachgedacht. Oh, interessant. Man behauptet ja, Hunger schärfe das Denkvermögen. Ich habe 2 und 2 zusammengezählt. Das freut mich, mein lieber Hedge. Im Fall der Venus von Milo ist nämlich noch was offen. Ach ja? Ist doch merkwürdig, dass Arsène Lupin freiwillig das Geld zurückgegeben hat. Und wissen Sie, wann er vorhin als Papa Corbeau aus dem Magazin gegangen ist? Um 10, Professor, ein paar Minuten, nachdem Sie uns verlassen hatten. Aha. Und was schließen Sie daraus, mein lieber Hedge? Sie sind zu Arsène Lupin gegangen. Sie haben ihm gesagt, Sie wissen alles. Sie haben ihn gezwungen, das erpresste Geld zurückzulassen. Durchaus zutreffend. Und dann haben Sie ihn laufen lassen. Auch das trifft zu, mein lieber Hedge. Es war ein Quid pro Quo. Quid pro was? Ein Handel, mein lieber Hedge. Nach dem Grundsatz, eine Hand wäscht die andere. Arsène Lupins Freiheit gegen das Lösegeld. Aber warum denn, Professor? Einen Verbrecher? Was für ein hartes Wort, mein lieber Hedge. Arsène Lupin ist ein Gentleman. Etwas unorthodox, zugegeben, aber in seiner Art sympathisch und intelligent. Und wenn man bedenkt, dass er jetzt in Freiheit ist und unseren Freunden von der Sûreté das Leben weiterhin schwer machen wird. Darauf trinken wir. Einverstanden. Ausnahmsweise. Garçon. Monsieur. Eine Bouteille Ihres besten Champagners. Oh, Monsieur. Sie hörten heute das Kriminalhörspiel Professor van Dusen rettet die Venus von Milo von Michael Koser. Die Mitwirkenden waren Friedrich W. Bauschulte, Klaus Herm, Gerd Duvner, Lothar Blumhagen, Krikor Melikian, Andreas Tieck und Peter Matitsch. Regie: Rainer Klute.